der Familie vorbereitet. Auf dem Esstisch sind verschiedene Speisen angerichtet, darunter eine Reihe von hochwertigen Delikatessen, wie zum Beispiel Königskrabben. In anderen Videos kann man sehen, wie Yumi reitet und Ballettunterricht nimmt, also einem Leben nachgeht, das nur der obersten Gesellschaftsschicht offen steht und mit dem Alltag gewöhnlicher Nordkoreaner nichts zu tun hat. Die Influencerin zeigt, wie sie die kalten Nudeln Pyongyang nennen oder teure Fischgerichte isst und macht Werbung für löslichen Kaffee mit Korea Ginseng aus Kaesong. Sie bereitet sich selbst Kaffee zu und sagt, dass die gesundheitsfördernden Wirkungen des Korea Ginseng aus Kaesong weltweit bekannt seien. Kaffee mit Korea Ginseng sei wohltuend und entspanne Geist und Körper. In dem Video, in dem Yumi die U-Bahn von Pyongyang vorstellt, trägt sie eine schwarze Tasche, die eine Liedi Dior zu sein scheint. Diese Taschen kosten mindestens 10 Millionen Won oder 7.000 Euro und gelten, seitdem sie erstmals am Arm von Lady Diana zu sehen waren, als ein Kultobjekt. Viele Nutzer, die diese Videos sahen, meinten, dass die Inhalte unrealistisch seien und den Alltag in Nordkorea völlig verzerrt darstellten. Zu Beginn der Neueröffnung des Kanals wurden ältere Videos wieder hochgeladen. Seit September letzten Jahres werden Videos in Form von Nachrichten mit englischen und koreanischen Untertiteln veröffentlicht. Yumi betreibt auch einen Kanal im Videoportal für Kurzvideoclips TikTok. Auch die Influencerin Songa, Sally Parks, ist auf TikTok vertreten. Seit dem 21. August letzten Jahres ist sie dort jedoch nicht mehr aktiv. Die Veröffentlichung von Videos, die den Alltag und das Geschehen auf den Straßen von Pyongyang zeigen, unterliegen in Nordkorea der strengen Kontrolle durch die Behörden. Lee Jae-sun vom Wiedervereinigungsinstitut meint daher, dass die Präsenz auf globalen Plattformen dem Zweck diene, Werbung für Nordkorea zu machen und Touristen aus dem Westen anzulocken. Kommen Sie nun Korea hautnah. Heute führen wir Sie zu einer Ausstellung, die zeigt, wie die Könige der Joseon-Zeit, Yangtze und Seongso, Schrift und Bilder einsetzten, um ihre Tangpyeong-Politik zu verwirklichen. Im Nationalen Museum in Seoul findet derzeit eine Sonderausstellung statt, die beleuchtet, wie sich die Könige Yeongso und Seongso der Joseon-Zeit im 18. Jahrhundert geschriebener Texte und Gemälde bedient haben, um ihre Tangpyeong-Politik zu verwirklichen. Tangpyeong ist ein politisches Konzept, demnach die beiden Könige die zerstrittenen politischen Lager in gleicher Weise an der Macht beteiligten. Die Ausstellung findet zum 300. Jahrestag der Thronbesteigung von König Yeongso statt. In der Ausstellung wird die Botschaft vermittelt, dass beide Könige das Volk liebten. Yeongso und Seongso schrieben und malten unermüdlich, um sich mit ihren Untertanen und dem Volk auszutauschen. Näheres von Lee Soo-young, Kuratorin im Nationalen Museum. Ja, 2024 ist der 300. Jahrestag der Thronbesteigung durch König Yeongso. Aus diesem Anlass beschäftigt sich die Ausstellung mit der größten Errungenschaft von Yeongso und seinem Nachfolger Seongso, der Tangpyeong-Politik, und wie die beiden Könige mit Schrift und Bildern ihr politisches Konzept umgesetzt haben. König Yeongso war voller Liebe zum Volk. Er strebte eine Tangpyeong-Politik an, damit fähige und begabte Menschen aus verschiedenen Lagern Politik für das Volk machen konnten. Seine Errungenschaften gehen auf diese Bemühungen zurück. Ich hoffe, dass die Besucher der Ausstellung diesen Punkt erkennen. Von Von den Texten und Bildern in Zusammenhang mit der Tangpyeong-Politik hat bei Kuratorin Lee Soo-kyung vor allem das Gemälde Hwasong Warning Panzado einen besonderen Eindruck hinterlassen. Auf diesem Gemälde wird der königliche Zug zur Hwasong-Festung, wo der 60. Geburtstag von Jongjos Mutter Haegyeong gefeiert werden sollte, dargestellt. Aus dem Gemälde geht hervor, dass König Jongjo großen Wert auf Ausgeglichenheit, Ordnung und Harmonie legte. Hören wir dazu noch einmal Kuratorin Lee Soo-kyung. 정조 임금이 본인이 즉위 20주년이 되고 또 어머니와 돌아가신 아버지가 회갑을 맞이하는 해가 1795년이었어요. 1795년에 war König 정조 20 Jahre auf dem Thron und seine Mutter und sein verstorbener Vater wurden in diesem Jahr 60 Jahre alt. Zum Gedenken daran zog er mit einer Gefolgschaft von über 6700 Mann zur Hwasong-Festung. Die Kolonne musste sich geordnet vorwärts bewegen, damit die Würde des Königs angemessen zum Ausdruck kam. Dazu musste das große Ereignis von Anfang an minutiös dokumentiert und eingeübt werden. Auf den Panzado-Illustrationen sind alle Teilnehmer und ihr jeweiliger Platz im Zug bei der Vorübung zu sehen. Hören wir zum Schluss einige Besucher über ihre Eindrücke. 직접 와서 그림하고 초상화하고 글씨를 보니까 새로운 걸 보는 것 같고 Die Gemälde, Porträts und geschriebenen Texte direkt zu sehen, ist so, als würde ich etwas ganz Neues entdecken. Ich konnte in Erfahrung bringen, dass die Tangpyeong-Politik in Bildern und Texten festgehalten wurde. 역사는 약간 계속 반복된다는 생각을 했어요. 영조나 정조가 전달하고자 했던 거는 백성에 대한 Erkenntnis gelangt, dass sich Geschichte wiederholt. Die Politik von Yeongjo und Jeongjo ist geprägt von der Liebe zum Volk und von der Tangpyeong-Politik. Das ist auch für die heutige Zeit relevant. Wir lernen Geschichte aus Büchern. Die Ausstellung zeigt uns aber, wie Yeongjo und Jeongjo über Texte, die sie schrieben, die Eintracht mit ihren Untertanen herzustellen versuchten. Man konnte nachfühlen, was sie vermitteln wollten. Es war eine schöne Ausstellung. 글을 통해서 신하들과 어떻게 화합을 하고자 했는지도 알 수 있었고, 그들이 전하려고 했던 마음이 느껴져서 너무 좋은 전시인 것 같습니다. Für Kinderlieder. Kimisu meldet sich am Mikrofon. Diese Woche habe ich ein Winterlied für Sie vorbereitet, das bei den Koreanern sehr beliebt und bekannt ist. Es ist Seongnal, Neujahrstag. Es wurde von Yoon Geugyeong geschrieben. Das Lied wurde im Jahre 1924 der Öffentlichkeit vorgestellt und zwei Jahre später auf Schallplatte aufgenommen. Yoon Geugyeong wurde im Jahre 1903 in Seoul geboren. Er bekam später den Spitznamen Halbmond-Opa. Denn sein erstes Lied hieß Halbmond. Es war eines der ersten Kinderlieder aus dem Jahr 1924. Und auch sein erstes Album trug den Titel Halbmond. Bis zu seinem Tod im Jahre 1988 hat er über 100 Kinderlieder geschrieben, die bei Jung und Alt bekannt und beliebt waren. Das Yoon Geugyeong-Haus, in dem er seine Lebensabend verbrachte, wurde von der Stadt Seoul zum Zukunftserbe bestimmt und in ein Museum umgewandelt. Besucher können dort Ausstellungen besichtigen und auch an verschiedenen Kursen teilnehmen. Zum Beispiel übt dort ein Kinderchor und es gibt auch Gesangskurse für Erwachsene, bei denen sie lernen, die Lieder aus der Kindheit professionell vorzutragen. Kinderlieder bleiben damit ein kulturelles Erbe für alle, ob jung oder alt. Nun hören wir das Lied Seollal, Neujahrstag, gesungen von Jeong Yeojin, das die unschuldige Freude der Kinder über den heranrückenden Neujahrstag beschreibt. Bye. Jahr ist der Markt für Online-Essenslieferungen erstmal seit dem Aufschwung durch die Corona-Pandemie geschrumpft. Seit vom Ende von Corona die Rede ist, scheint das Wachstum der Branche zu stagnieren. Laut der statistischen Behörde war im letzten Jahr der mit Online-Essenslieferungen erzielte Umsatz mit 26,4 Billionen Won, etwa 1,8 Milliarden Euro, im Vorjahresvergleich um 0,6% zurückgegangen. Dies ist der erste Rückgang seit der Einführung einer Statistik zu Essenslieferdiensten im Jahr 2017. Der Umsatz solcher Anbieter war von 2017 bis 2019 von 2,7 auf 9,7 Billionen Won gestiegen. Während der Corona-Pandemie und des Gebots der sozialen Distanzierung wuchs das Volumen sprunghaft auf 26,2 Billionen Won im Jahr 2021 an. Vor diesem Hintergrund kletterten auch die Umsätze der drei führenden Portale für Essensbestellungen. Ua Brothers, der Betreiber der Plattform Pedare Minzuk, konnte seinen Umsatz im Vergleich zu 2015 um das 60-fache auf über 2,9 Billionen Won steigern. Mit dem Beginn der Endemie und dem Ende der Kontaktbeschränkungen stagniert der Umsatz mit Essenslieferungen. Im vergangenen Jahr wurde erstmals ein Rückgang verbucht. Grund dafür ist, dass die Menschen nun mehr auswärts essen gehen und sich weniger Essen nach Hause liefern lassen. Inflation und hohe Zinsen sorgen dafür, dass die Verbraucher genau aufs Geld schauen und die eher unnötigen Ausgaben für Lieferkosten scheuen. Der Onlinehandel mit Nahrungsmitteln verzeichnet seit der Corona-Pandemie hingegen ein stetiges Wachstum. Laut Angaben der statistischen Behörde hat der Umsatz hiermit erstmals die Marke von 40 Billionen Won übertroffen. Vor Corona war es üblich, dass sich Verbraucher in Offline-Geschäften von der Qualität der Frischwaren, die sie kauften, mit eigenen Augen überzeugten. Infolge der sozialen Distanzierung haben sich die Verbraucher aber daran gewöhnt, dass sie auch Frischwaren bedenkenlos online einkaufen können. In den drei Jahren der Pandemie ist der online erzielte Umsatz mit Lebensmitteln jährlich um rund 5 Billionen Won gestiegen. Der Umsatz mit Lebensmitteln wie Kaffee und Getränken, industriell hergestellten Waren wie Speiseöl sowie Kimchi und Soßen stieg von 13,4 Billionen Won im Jahr 2019 auf 29,8 Billionen Won im letzten Jahr. Bei Frischwaren wie Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst klettert der Umsatz von 3,7 auf 10,8 Billionen Won. Eine Analyse des Ministeriums für Industrie, Handel und Energie ergab, dass im letzten Jahr der Onlinehandel am gesamten Umsatz mit 50,5% erstmals über die Hälfte ausmachte. Darunter verzeichnete der Umsatz mit Nahrungsmitteln mit 18,4% die höchste jährliche Steigerungsquote. Herkömmliche Vertriebsunternehmen erhöhen daher mit verschiedenen Strategien ihre Präsenz auf dem Online-Lebensmittelmarkt. Ein führendes Vertriebsunternehmen hat in Pusan ein hochmodernes Logistikzentrum eröffnet und eine neue Website aufgebaut mit dem Ziel, bis 2032 seinen Online-Umsatz mit Lebensmitteln auf 5 Billionen Won zu steigern. Ein anderes Unternehmen stellt über 3 Online-Logistikzentren und über 100 Verpackungszentren einen zeitlich wählbaren Lieferservice für 85% des Landes zur Verfügung. Es wirbt zudem mit einem frischen Garantiesystem, dem nach Verbraucher online gekaufte Lebensmittel jederzeit umtauschen oder das Geld dafür zurückbekommen, wenn sie meinen, dass die Waren nicht frisch sind. Und nun unsere Nachrichten zu den Bereichen Film, Fernsehen, Theater und Musik. Der Film Wonka führt derzeit die koreanischen Kinocharts. Auch während der Feiertage zum Mondneujahr Solnal entschieden sich viele Kinogänger für diesen Streifen, der damals schon 13 Tage in Folge an der Spitze lag. Seit dem Kinostart am 31. Januar sahen sich mit Stand Montag 1,8 Millionen Menschen in Südkorea den Film an. Allein an den Feiertagen waren 750.000 Besucher gezählt worden, teilte der koreanische Informationsdienst für Einspielergebnisse am Dienstag mit. Die Musical-Adaption nach dem Roman Charlie und die Schokoladenfabrik handelt von der Zeit der Hauptfigur Willy Wonka als Chocolatier. Mitwirkende sind unter anderem Timothée Chalamet als Wonka sowie die Filmstars Keegan-Michael Key, Rowan Atkinson, Olivia Colman und Hugh Grant. Der Film zieht in Südkorea auch deshalb großes Interesse auf sich, weil der Südkoreaner Chong Chong-hun für die Kinematografie zuständig war. Der Kameramann hatte sich bereits durch seine Arbeit für den Regisseur Park Chan-wook einen Namen gemacht. Lisa von der Girlgroup Blackpink gibt ihr Fernsehdebüt. Wie das US-amerikanische Branchenblatt Variety am Montag berichtete, wird Lisa für die dritte Staffel der Serie The White Lotus des Senders HBO vor der Kamera stehen. Die Geschichten in der mehrfach ausgezeichneten Serie drehen sich um Urlauber und Hotelpersonal in einem Luxusresort. Welche Rolle Lisa spielen wird, ist noch nicht bekannt. Zuvor hatte auch Bandkollegin Jenny bei einer HBO-Serie ihr Fernsehdebüt gegeben. Sie war letztes Jahr in The Idol zu sehen. Filme, die mit öffentlichen Fördermitteln gedreht wurden, dürfen künftig nicht mehr so schnell von Streaming-Anbietern gezeigt werden. Das gab das Kulturministerium am 9. Februar bekannt. Die sogenannte Haltefrist soll demnach eine Vorbedingung werden, wenn Fördermittel der Regierung vergeben werden. Wie lange es genau dauern soll, bis die Filme dann auch auf Streaming-Plattformen zugänglich sind, muss noch festgelegt werden. Die Regelung soll aber nicht greifen, wenn die Regierungszuschüsse weniger als 3 Milliarden Won oder 2,25 Millionen Dollar betragen. Mit der Maßnahme will die Regierung der einheimischen Filmindustrie unter die Arme greifen, die noch immer unter den Folgen der Corona-Pandemie leidet. Denn während der Pandemie konnten die Streaming-Dienste ihre Marktposition verbessern. Gleichzeitig erholte sich die Kinobranche bis heute nicht mehr auf das Vorkrisenniveau. Da werden immer häufiger Filme exklusiv für Streaming-Dienste produziert. Die südkoreanische Unterhaltungsindustrie sieht die Pläne eher negativ. Unter anderem heißt es, dass die Rechte der Zuschauerschaft eingeschränkt werden. Von einer Haltefrist würden schließlich vor allem große Kinoketten profitieren. Das waren unsere Unterhaltungsnachrichten. Am Mikrofon war Sebastian Ratzer. Das war's für heute in Kreuzung Fertig Korea. Mit dem Lied schön gesungen von Park Seo-bom verabschieden wir uns für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Baby, 언제나 너만 바라봐 나도 모르게 괜히 웃음이 나와 Baby, baby Spanisch. Annyeonghaseyo, Yongin begrüßt Sie zu Alltagskoreanisch. Heute wollen wir uns den folgenden Dialog aus der Serie Good Doctor zusammen anschauen. Hören Sie zunächst einmal rein. 아이, 그동안 쓸데없는 짓만 했어요. 이거 한 방이면 그냥 깨끗하게 끝나는 걸. 네, 이걸로 박시원과 원장님을 밀어낼 수 있을 거라 생각하세요? 아, 물론이죠. 100% 확신합니다. Um Sion loszuwerden, hat Dr. Ku geschickt die Eltern der Patienten in der Kinderklinik dazu gebracht, bei der Krankenhausstiftung eine Beschwerde gegen Sion einzureichen. Er ist sich sicher, dass dadurch auch der Leiter des Krankenhauses seinen Posten verlieren wird, was auch das endgültige Ziel von ihm und des stellvertretenden Leiters ist. Während sein Partner von seinem Plan nicht gerade überzeugt ist, strahlt Dr. Ku vor Vorfreude. Auf die Frage, ob er sich sicher sei, dass sein Plan aufgeht, antwortet er deshalb Bullonijo. Ich wiederhole. Bullonijo. Auf Deutsch natürlich. Das ist unser Ausdruck der Woche, den Sie jetzt noch einmal im O-Ton hören. Bullonijo. Bullonijo. Bullonijo. 물론이죠. Schauen wir uns zunächst Vokabular und Grammatik an. 물론, noch einmal, 물론 ist ein Nomen, das für etwas, das keine Erklärung braucht, steht. Daran hängen hier der Stamm I, der Copula Ida, für sein, und die Endung Chu, die Kurzform von Chio. Chio ist eine Kombination aus der Aussagenendung Chi und dem Höflichkeitssuffix Yo. Der vollständige Ausdruck Bullonijo bedeutet also wortwörtlich, das ist etwas, das keine Erklärung benötigt. Und hier noch einmal das Original. Bullonijo. Bullonijo. Bullonijo. Mit dem Ausdruck bekräftigt der Sprecher, dass an der zuvor gemachten Aussage seines Gegenübers kein Zweifel besteht. Der Ausdruck kommt in diesem Sinne dem Deutschen natürlich nahe. In unserer Szene ist der Ausdruck informell höflich formuliert, der gegenüber einem Kollegen auf der Arbeit verwendet wird. Wenn Sie Ihren Gesprächspartner andererseits duzen wollten, brauchen Sie nur das Höflichkeitssuffix "-ju" am Ende wegzulassen. Das lautet dann "bulloniji". Ich wiederhole. Bullonijo. Heute wollen wir aber zusammen die informell höfliche Form üben. Sprechen Sie bitte nach. Bullonijo. Ich wiederhole. Bullonijo. Hören Sie sich den Ausdruck noch einmal im ganzen Kontext an. Ah, ich glaube, es ist der Unsinn, meinst du? Ich glaube, ich bin ja gleich in einem Gold. 이걸로 박시원과 원장님을 밀어낼 수 있을 거라 생각하세요? 아, 물론이죠. 100% 확신합니다. das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Wir begrüßen Sie zu Mitte zur Wiedervereinigung von KBS World Radio. In unserem wöchentlichen Programm geht es um Land und Leute auf der koreanischen Halbinsel mit dem Schwerpunkt Nordkorea. Am Mikrofon Dirk Gottlob. Zuletzt waren Berichten über Nordkorea oft von Kim Joo-hae, der Tochter des Machthabers Kim Jong-un, die Rede. Im November 2022 begleitete sie ihren Vater zum Start einer Hwasong 17 Interkontinentalrakete. Seitdem war sie mehrmals mit ihm zu wichtigen Ereignissen unterwegs, was die Aufmerksamkeit auf die 10- oder 11-jährige Tochter verstärkt hat. Im Ausland wird spekuliert, dass sie Kim Jong-un einmal an der Machtspitze beerben könnte. Am 1. Januar dieses Jahres berichtete die zentrale nordkoreanische Fernsehstation, sie habe zusammen mit ihrem Vater und ihrer Mutter, Ri Sol-ju, ein Konzert am Neujahrstag besucht. Am 5. Januar erschien in den Staatsmedien ein Foto, das Kim Jong-un und seine Tochter bei einem Rundgang durch eine Fabrik für mobile Raketenstartrampen zeigte. Drei Tage später begleitete sie ihn zur Inspektion einer Hühnerfarm. Zur Tochter und den Spekulationen um ihre Person sagt Johan Bum vom Korea-Institut für nationale Vereinigung in Südkorea. Kim Jong-un가 처음 등장한 건 2022년 11월 18일 날. Kim Jong-un hat ihren ersten öffentlichen Auftritt am 18. November 2022, als sie am Startort einer Hwasong-17-Rakete gezeigt wurde. Seitdem wurde sie in den Medien ein- oder zweimal im Monat erwähnt. Es wird angenommen, dass Jong-un 2013 geboren wurde, das heißt, sie war 9, als sie zum ersten Mal öffentlich auftrat. Es ist eher ungewöhnlich, dass das junge Mädchen den Vater in der Zeitspanne von 14 Monaten auf etwa 25 Inspektionsreisen begleitet hat. 90% dieser Inspektionen bezogen sich auf militärische Ereignisse. Sie besuchte Orte, die eher nicht zu ihrem Alter passten, wie etwa eine Munitionsfabrik und einen Raketenstartplatz. Kim Jong-uns Auftritte waren vor allem mit Ereignissen verbunden, die das Heer sowie die See- und Luftstreitkräfte Nordkoreas betrafen. Am 9. September des vergangenen Jahres hielt Nordkorea zum 75. Jahrestag der Staatsgründung eine große Militärparade ab. Damals saß Kim Jong-un mit ihrem Vater im Zentrum einer VIP-Bühne. Zu sehen war dabei auch Armeechef Park Jong-chon, wie er mit einem Knie auf den Boden ging, um ihr etwas ins Ohr zu flüstern. Die Szene nährte die Spekulation, dass Kim Jong-un sie bereits zu seiner Nachfolgerin auserkoren haben könnte. In diesem Jahr begleitete sie ihn auf Inspektionstouren zu Orten, die mit der Wirtschaft zu tun haben. Ihre Kleidung und ihre Frisur hat sie geändert. Als Kim Jong-un zum ersten Mal öffentlich auftrat, sah sie wie ein typisches Schulmädchen aus, das eine weiße Daunenjacke und flache Schuhe anhatte. Doch zuletzt war zu sehen, wie sie modische Schuhe und Kleidung trug, die denen ihrer Mutter ähnelten. Mit anderen Worten, sie sah jetzt reifer aus. Wenn sie nur als die Tochter des Anführers vorgestellt worden wäre, hätte sie nicht solche formellen Kleider getragen, die nicht ihrem Alter entsprachen. Selbst ihre Kleidung und Frisur haben mit der möglichen Machtnachfolge zu tun. In Nordkorea können nur Mitglieder der Kim-Familie an die Machtspitze gelangen. Der frühere Machthaber Kim Jong-il und auch Kim Jong-un waren in ihrer Kindheit nicht so oft in der Öffentlichkeit zu sehen wie Kim Jong-il. Die Häufigkeit ihrer Auftritte und ihr rascher Übergang zu einem Erwachsenen-Image können als Vorbereitung auf ihre Positionierung als nächster Anführer Nordkoreas gesehen werden. In den nordkoreanischen Medien wurde sie auch mit einem anderen Beinamen vorgestellt. Anfangs war nur von der geliebten Tochter die Rede. Später wurde daraus hochverehrte Tochter oder respektierte Tochter. In einem Bericht über eine gemeinsame Tour mit ihrem Vater wurde eine ehrenvolle Bezeichnung verwendet, die normalerweise dem Machthaber vorbehalten ist. Kim Jong-un 확인된 건 이제 리설주와 김정은 사이의 딸이고 Es ist bekannt, dass Kim Jong-il 2013 als Tochter von Kim Jong-un und Ri Sol-ju geboren wurde. Der frühere NBA-Star Dennis Rodman sagte 2013, dass er während eines Besuchs auf Einladung des Machthabers in Pyongyang Kim Jong-uns Baby namens Jue in den Armen hielt. Ein nordkoreanischer Flüchtling sagte, dass er ein Foto an der Wand einer Wohnung eines hochrangigen Beamten in Nordkorea gesehen habe. Auf dem Foto habe er gesehen, dass dort Prinzessin Jue geschrieben stand. Es wird gesagt, dass Kim einen Sohn hat, der 2010 geboren wurde, und ein drittes Kind, dessen Geschlecht unbekannt ist und das 2017 geboren wurde. Aber das ist nicht bestätigt. 2010년생 아들이 있다는 설이 있는데 그건 어디까지는 설이지 확인된 건 없습니다. südkoreanische Geheimdienst berichtete 2017, Kim habe wahrscheinlich drei Kinder. Falls Jue als Machtnachfolgerin ausgewählt wurde, wäre das sehr ungewöhnlich. Der frühere Machthaber Kim Jong-il war in seinen 30ern, als er 1974 als Nachfolger ausgewählt und 1980 bei einem Parteitreffen offiziell dazu ernannt wurde. Kim Jong-un war in seinen 20ern, als 2010 bekannt wurde, er werde Nachfolger seines Vaters Kim Jong-il. Dieser starb Ende 2011 und der Sohn wurde zum obersten Anführer des Landes gemacht. Die südkoreanische Regierung schließt jedoch nicht aus, dass Kim Jong-un die Nachfolge Kim Jong-uns antreten könnte. 국정원은 민주당 이인영 의원실에 제출한 자료에서 김주애 등장 이후 In einem Dokument, das dem Abgeordneten Inyong von der Demokratischen Partei vom Geheimdienst vorgelegt wurde, hieß es am 2. Januar, unter Hinweis auf ihre öffentlichen Aktivitäten und den Respekt der Nordkorea für sie, dass Kim Jong-il als die wahrscheinliche Nachfolgerin gilt. Was könnten die Gründe sein, warum sie ausgewählt wird? Kim Jong-un 갑자기 혜성처럼 등장했거든요. Kim Jong-un erschien auf der politischen Bühne, als sein Vater Kim Jong-il 2008 einen Schlaganfall erlitten hatte. Das plötzliche Erscheinen Kim Jong-uns hatte also mit den Gesundheitsproblemen seines Vaters zu tun. Als Kim Jong-uns Tochter 2022 öffentlich auftrat, gab es Spekulationen, dass der Machthaber Probleme mit seiner Gesundheit hat. In diesem Kontext kann ihr frühes öffentliches Erscheinen erklärt werden. 김주애를 조기 등반시킨 거다 이렇게 볼 수 있어요. Außer den Gerüchten über Kim Jong-uns Gesundheitszustand wird auch spekuliert, dass er seine Tochter öffentlich präsentiert, um damit einen Propaganda-Effekt nach innen wie nach außen zu erzielen. Indem er seine Tochter, die die junge Generation repräsentiert, in der Umgebung atomwaffenfähiger Raketen zeigt, könnte die Botschaft sein, dass die Nuklearstreitkräfte des Landes die nächsten Generationen schützen können. Auch könnte es heißen, dass das Land die sogenannte Paektu-Blutlinie fortsetzen werde, die für die Kim-Herrscher-Dynastie steht. Es ist schwierig, sich eine Machthaberin in Nordkorea vorzustellen, das als feudale Gesellschaft gilt. Keine Frau hatte jemals reale Macht in dem Land. Auch die zweite Frau des Republikgründers Kim Il-sung, Kim Song-e, und die jüngere Schwester Kim Jong-ils, Kim Jong-hee, hatten nicht wirklich Macht. Kim Jong-il wird aber nur 14 Monate nach ihrem ersten öffentlichen Auftritt als mögliche Machtnachfolgerin gesehen. Nordkorea versucht auf lange Sicht, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, eine Frau als Machthaber zu akzeptieren. Nordkoreas Gesellschaft ist durch eine patriarchalische, von Männern dominierte Kultur gekennzeichnet. Es wäre also nicht einfach, ein Mädchen als künftige Herrscherin zu akzeptieren. Im vergangenen Jahr gab Nordkorea eine Gedenkbriefmarke mit dem Bild Kim Jong-uns heraus. Bei einer Veranstaltung zur Feier des erfolgreichen Starts des nordkoreanischen Spionagesatelliten Malik Yong 1 im vergangenen Jahr wurde Kim Jong-il als weiblicher General der Morgenstern Koreas bezeichnet. Insbesondere die Bezeichnung Morgenstern steht für einen Machtnachfolger. Drei Seesupp까지는 성공했죠. 3대 Seesupp까지는 Kim Jong-un까지는 Nordkorea war erfolgreich damit, einen Machttransfer in dritter Generation hinzubekommen. In der dynastischen Diktatur ist es schwierig, sich vorzustellen, dass jemand anderer als ein Mitglied der Kim-Familie oberster Machthaber wird. Eine Machtnachfolge in vierter Generation ist also möglich, zumindest theoretisch. Doch zu bedenken ist, dass die Autorität Kim Jong-ils schwächer war als die seines Vaters und die Autorität des jetzigen Machthabers im Vergleich zu seinem Vorgänger ebenfalls schwächer ist. Falls Kim Jong-il die Machthaberin in vierter Generation wird, könnte ihre Führungskraft, abgesehen von ihrer Schwäche als Frau, sogar noch geringer sein. Das jetzige Regime sieht sich ernsten Problemen, wie etwa internationaler Isolation und wirtschaftlichen Problemen wegen seiner Atomwaffenentwicklung ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund könnte also die Macht der Kim-Familie mit der dritten Generation als Folge eines inneren Zusammenbruchs enden. Doch noch ist es angesichts des noch relativ jungen Alters Kim Jong-uns und seiner Gesundheit schwierig, gesicherte Voraussagen zu seiner Nachfolge zu machen. Trotzdem dürfte Nordkorea weiter versuchen, Kim Jong-ils besondere Position herauszustellen, um die Propagandawirkung nach außen wie nach innen zu erhöhen. 일단 김주혜는 후계자 Es wird 2024 noch zu früh sein, die Ernennung Kim Jong-ils als Nachfolgerin zu bestätigen, es sei denn, dass sich die Gesundheit ihres Vaters plötzlich verschlechtert. Doch durch die Tochter des Anführers hat Nordkorea seine Bereitschaft klar zu erkennen gegeben, einen Machttransfer in vierter Generation zu verfolgen. Ich denke, dass Kim Jong-il in diesem Jahr noch öfters in der Öffentlichkeit erscheinen und ihren Vater bei Inspektionsreisen in allen Bereichen, aber vor allem zu militärischen Anlässen begleiten wird. Nordkorea könnte auch das Staatsprotokoll, das ihr gilt, auf ein höheres Niveau heben. Durch sie wird das Land eine dynastische Machtübergabe in vierter Generation vorbereiten. Kim Jong-il ihrerseits könnte ihre Stellung und Legitimität als nächster Machthaber stärken. Noch ist nicht bekannt, ob die Tochter die Machterbin in Nordkorea ist. Doch das junge Mädchen hat bereits durch ihre Auftritte die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Es wird abzuwarten sein, welche Art von öffentlichen Aktivitäten sie künftig wahrnehmen und dadurch ihre Stellung ausbauen wird. Das war's wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.cu.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion. Amis francophones, amoureux du pays du matin clair, vous qui écoutez en ce moment KBS World Radio, vous êtes sur la bonne station. Actualités politiques, économiques et culturelles, initiation au Hangul, découvertes gastronomiques et bien d'autres choses encore, nous allons satisfaire tous les curieux, alors laissez-nous guider et bonne écoute à tous. Bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite le principal titre de ce mercredi 14 février. c'est-à-dire plusieurs missiles de croisière vers l'est. Fusion Korean Air Asiana Airlines, feu vert de l'Union européenne sous condition. Championnat du monde de natation. Hwang Seon-woo décroche l'or. Restez à l'écoute, vous êtes en compagnie de Hwang Seon-woo. Pyongyang a repris ses provocations militaires. Il a tiré vers 9h ce matin plusieurs missiles de croisière depuis Wonsan en direction de la mer de l'Est qui sépare les deux Corées et le Japon. C'est ce qu'a annoncé le GCS. Les autorités militaires sud-coréennes et américaines ont aussitôt commencé à analyser la nature de ces nouveaux projectiles, tout en suivant bien sûr le moindre mouvement provenant du nord du 38e parallèle. Il s'agit déjà du 5e lancement de missiles de croisière cette année. Le 4e, rappelons-le, a été effectué le 2 février dernier. Ce jour-là, le régime de Kim Jong-un avait tiré des projectiles vers la direction opposée, c'est-à-dire vers la mer Jaune. D'après l'armée, à travers ses essais répétés, la Corée du Nord tente d'augmenter la précision des frappes de ses missiles. Certains analystes disent que ce n'est pas un test, mais un showcase en vue de vendre des armes à la Russie. Ces nouvelles provocations militaires régionales de Pyongyang, et ce dans le contexte des élections législatives au sud, Kim Jong-un l'avait déjà prédit. L'ex-conseiller présidentiel à la sécurité nationale de la Corée du Sud a pris la parole dans un podcast du CSIS, un think tank basé à Washington. L'ex-conseiller de Yoon Song-yeol a également évoqué d'éventuelles menaces militaires du régime de Kim Jong-un. L'objectif serait de montrer l'échec de la politique nord-coréenne de l'administration de Biden. En surplus, cela permettrait d'impacter l'élection présidentielle américaine prévue cette année. Kim Jong-un a par ailleurs abordé la coopération Séoul-Washington dans la dissuasion élargie. Selon lui, lors du sommet d'avril 2023 entre Yoon et Biden, les discussions avaient porté sur de nombreuses options. Il a notamment fait référence au redéploiement des avoirs nucléaires stratégiques américains dans la péninsule. L'ancien haut fonctionnaire pense également que le groupe consultatif nucléaire pourrait jouer le rôle d'un levier de renforcement du parapluie nucléaire américain. Concernant l'éventuel 7e essai nucléaire nord-coréen, Kim a expliqué que le royaume ermite s'y était préparé dès le mois de juin 2022. Il a ensuite ajouté que le régime s'efforce encore de miniaturiser et d'alléger les têtes nucléaires. L'ancien collaborateur présidentiel a également fait référence au rapprochement militaire entre Pyongyang et Moscou. Il a dit en avoir déjà alerté Washington et Tokyo lors de la réunion tripartite des conseillers à la sécurité nationale tenue en 2021 à Honolulu. Selon lui, la Corée du Nord souhaiterait obtenir des technologies balistiques et nucléaires russes de pointe, mais de son côté, Moscou serait frileux et ne passerait pas la ligne rouge comme les USA lui ont demandé. Enfin, l'ex-haut fonctionnaire a indiqué que le Nord chercherait à posséder le plus d'armes atomiques possible et achever les technologies de missiles balistiques intercontinentales. Mais la raison ne serait pas la volonté de déclencher une guerre. En effet, selon lui, cela serait uniquement pour avoir une plus grande marge de négociation avec le pays de l'oncle Sam. Et pour refermer ce chapitre, le bureau 39 du régime nord-coréen a créé des sites de jeux en ligne et les a vendus à des organisations cybercriminelles sud-coréennes. C'est ce qu'a fait savoir le Service national du renseignement, le NIS, via un communiqué aujourd'hui. L'agence sud-coréenne des renseignements a annoncé que 15 membres d'une organisation affiliée au bureau 39 du Parti des travailleurs nord-coréens et basée à Dandong en Chine avaient fabriqué et vendu des sites de jeux de hasard illégaux. Chacun d'entre eux envoyait $500 en moyenne par mois à Pyongyang. Notons que le bureau 39 est une organisation chargée de la gestion des fonds secrets de Kim Jong-un. Toujours d'après le NIS, cette organisation baptisée Kyongong Information Technology Store regroupe des agents détachés par le Bureau général de reconnaissance en charge des opérations d'espionnage du régime nord-coréen contre le Sud. Ses membres ont obtenu des commandes de création des sites de jeux de la part des associations de malfaiteurs informatiques sud-coréens en se faisant passer pour des développeurs chinois. Les agents nord-coréens ont reçu leur rémunération via des comptes bancaires créés au nom des Chinois ou sous des noms d'emprunt, ou sinon ils ont utilisé des passerelles de paiement telles que PayPal qui facilitent les transferts d'argent à l'étranger et ce, pour contourner les sanctions imposées à leur pays. Politique intérieure à présent. Choguk va fonder un nouveau parti politique afin de se présenter aux élections législatives prévues le 10 avril prochain. C'est ce qu'a annoncé hier l'ancien ministre de la Justice auprès des journalistes à Busan, sa ville natale. D'après lui, le prochain scrutin doit être une occasion pour non seulement juger l'actuelle administration de Yoon Suk-yeol, mais aussi pour redresser la République de Corée qui fait face à de multiples crises. L'ex-professeur de droit n'a pas oublié d'ajouter que sa formation ne profitera pas des conflits, mais va au contraire essayer de les résoudre. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. La Commission européenne, le régulateur antitrust de l'Union européenne, a approuvé, sous condition, le projet de fusion de Korean Air avec Asiana Airlines. Tiffany Genesti avec nous pour nous en parler. La plus grande compagnie aérienne de Corée du Sud a ainsi obtenu jusqu'à présent le feu vert de 13 pays ou régions sur 14. Ces derniers sont ceux auprès desquels elle a annoncé son projet de fusion en janvier 2021. Elle attend actuellement l'approbation des États-Unis. C'est en janvier 2023 que Korean Air a déposé une déclaration officielle auprès de l'UE pour obtenir son aval pour sa fusion avec Asiana Airlines. Les autorités européennes antitrust avaient alors fait part de leurs inquiétudes. En effet, elles avaient peur que cela restreigne la concurrence sur le marché des services de transport aérien de passagers. Alors en novembre, Korean Air a proposé à Bruxelles une série de mesures visant à prévenir de tels risques. Suite à cette proposition, la Commission européenne a donc approuvé la fusion sous certaines conditions. Ainsi, Korean Air devrait d'abord vendre les activités cargo d'Asiana Airlines. Elle devrait aussi céder à la compagnie low-cost sud-coréenne TY Air ses routes vers Paris, Rome, Barcelone et Francfort. Une fois que toutes les conditions requises seront mises en place, l'entreprise recevra l'aval final de l'UE. Et nous enchaînons avec une bonne nouvelle en provenance de Doha. Hwang Seon-woo est devenu mardi le champion du monde du 200 mètres nage libre au championnat du monde de natation. Il s'est imposé en 1 minute 44 secondes et 75 centièmes. Le nageur sud-coréen avait reçu le bronze l'an dernier à Fukuoka et l'argent en 2022 à Budapest. Il est ainsi monté sur le podium pour la troisième fois de suite et il est aussi le premier sud-coréen à remporter le titre en 200 mètres nage libre. Grâce à ce nouvel exploit, la natation sud-coréenne a récolté au total, 4 médailles d'or dans des rencontres internationales. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et passez une Saint-Valentin bien sucrée avec KBS World Radio. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Pour les Sud-Coréens, ce jour, associé à l'amour et à la romance, est l'opportunité de montrer leur affection à leurs partenaires. À cette occasion, une enquête sur les opinions concernant les relations amoureuses a été menée auprès de célibataires. C'est avec cette nouvelle qu'on va commencer cette édition de ce mercredi. On vient de le dire, c'est la Saint-Valentin. À cette occasion, une société de conseil en données a effectué une enquête sur les relations amoureuses auprès de 1200 célibataires âgés de 20 à 59 ans. Selon ces résultats, 70% n'étaient pas en couple en ce moment. Notamment, plus de la moitié des jeunes dans la vingtaine et la trentaine, à savoir 57%, n'ont jamais eu d'expérience amoureuse. Comme raison donnée à ce peu d'expérience, le plus grand nombre de sondés, soit 17%, ont évoqué des raisons économiques, suivies de l'absence de partenaire qui leur plaît avec 10%. 9,5% ont répondu que cela était embêtant. Et 9% ont déclaré qu'ils ne s'y intéressaient pas. Lorsqu'il s'agit de choisir un partenaire, le caractère était le critère le plus important, représentant 34% des réponses. Vient ensuite la première impression et l'apparence physique avec 25%, puis les valeurs avec 14%. Selon l'analyse des experts, ces résultats reflètent la tendance des jeunes dans la vingtaine et la trentaine à s'éloigner des traditionnelles relations interpersonnelles. Cela signifie qu'ils tentent à rechercher d'autres formes d'interaction sociale ou d'accomplissement personnel. Pour la première pause musicale, écoutons une chanson de circonstance. Voici My Valentine, ma Valentine, interprétée par Chong Yong.